Sag, jeder wartet ab, so wartet auch ihr ab. Dann werdet ihr noch erfahren, wer die Leute des ebenen Weges sind und wer rechtgeleitet ist.